Gold, ich hab mir keine Wahl. Was ich auch immer tu, werfe eh nicht zu. Ob ich im Laufen bin, ob ich im Pöbel bin, ob ich im Stauern bin, und ich verhekelt bin. Du bist voll scheiße drauf, da kann ich gar nicht drauf. Du kannst mich nicht verstehen, und du mal kacken gehst. Und ich bin dieser Scheiß, der Tag der Sonne scheint, der Bombe ist auf Hellzeit!